brauchen wir ein Zelt von der schönen neuen Welt. Da schaut man mal genauer hin oder einfach nur nach Berlin. Da kann man sehen und auch verstehen, warum wir auf die Straße gehen. Wenn andere Menschen flippen, was die Dinge hier geschehen und ihr nur zuseht, was sich alles um euer Scheißer dreht. Ja, mit dem Herz am linken Fleck kämpfen wir für den guten Zweck. Sozialen Netzen breit, es wird alles toleriert. Der neue Hass wird präsentiert. Ich bin kein Nazi, aber dieses hirnlose Gelaber geht mir gegen den Strich und daher singen du und ich. Ja, mit dem Herz am linken Fleck kämpfen wir für den guten Zweck. Ja, kein Weg ist uns zu weit und nutzen jede Gelegenheit.